zurückgegangen. Viele Senioren dagegen kämpfen mit den Kilos. Das geht aus dem Ernährungsbericht 2012 hervor. Ein Grund für den positiven Trend bei Kindern sei die öffentliche Debatte zum Thema Übergewicht. Dagegen haben Senioren immer mehr auf den Rippen. 74% der Männer und 63% der Frauen im Alter zwischen 70 und 74 Jahren sind zu dick. In der ersten Fußball-Bundesliga wird der letzte Spieltag vor der Winterpause heute mit der Freitagspartie eingeläutet. Herbstmeister FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach. Los geht's um 20.30 Uhr. Zum Wintersport. Biathletin Miriam Gössner hat ihren ersten Weltcupsieg knapp verpasst. Sie wurde beim Sprintrennen im slowenischen Pokljuka Zweite. Efi Sachenbacher-Steele verpasste bei ihrem Premierenrennen die Top 50. Und noch eine Meldung vom Schwimmen. Britta Steffen hat die Goldmedaille über 100 Meter Freistil bei der Kurzbahn-WM in Istanbul gewonnen. Hi, wir sind Yvonne aus Mahlen und Batseba aus Mahlen. Wir lieben den Winter. So schön auf dem Sofa einmummeln mit einem heißen Tee. Spaziergänge im tiefen Schnee. Schlittschuhlaufen in der Offenwolke Eishalle. Und Tetrate Ohren. Wir sind da, wo andere nie hinkommen. Einfach näher dran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tetrate Ohren. Hier sind die Chart-Hits zu Hause.

hier geht's wieder volle Kanne in die Freitagnacht. Ladies and gentlemen, are you ready for the first sensation DJ 2011? Yeah. Make some noise. Are you ready, DJ Russo? Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma Mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Charlie, es geht los. 1, 2, 3, 4. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Yeah. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never. Ja, Spice Girls und Gwen Stefani. Und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Hallo Nachtschwärmer. Und ich bin auch ein bisschen vom Coverfieber vom Uwe angesteckt und mach noch einen kleinen Nachschlag. Und da hat mich die Idee gebracht von Ben, der hat ein Mail geschickt. Das machen wir jetzt. You're ready. So, und das Cover kommt jetzt gleich nach dem Weihnachtsjingle. Da. So, jetzt geht die Party richtig los. Das ist ein Cover von Scooter. Ich will jetzt alles wackeln sehen. Alle Hände nach oben. Come on. Fuck! Weiber! Das war das Cover von Scooter. Bleib sauber. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Step back from that bed, my friend. You could cut ties with all the lies that you've been living in. And if you do not want to see me again, I would understand. Yeah, I would understand. Do not think that anyone knows what they are doing to you.

Originalsong, technisch verändert und andere hinzugefügt. Und ich sage 19.36 Uhr. Willkommen. Einer fehlt noch, ha? Ja. Da wollen wir mal einen Fernsehmoderator zu Wort kommen lassen. Wir sprechen natürlich von den Losern. Das bringt uns zum wahren Anlass unserer Sendung. Um einen Mann zu ehren, der gedemütigt, geschlagen, in die Pfanne gehauen, abgewiesen, kaltgestellt, niedergestreckt, ausgetrickst und buchstäblich vernichtet wurde, und zwar von einer Reihe der größten Sportler der Geschichte. Der Mann, den die meisten Amerikaner für den größten Verlierer überhaupt halten. Al Bundy. So ist es, Al. Ja, Al Bundy, tapfer, entschlossen und mutig. Lang lebe sein Ruhm, lang lebe sein Glück. Lang soll man sich seine Geschichte erzählen. Er gibt nicht auf, ha? Und jetzt will ich Ruhe. Kein Winsler, kein Puster, kein Pieps. Charlie 2000 ist dran. Tanz des Terrors. Yesle Radio. Was sagt man dazu? Avicii on ATC. Wir haben 19.40 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Immer freitags ab 19 Uhr. Und hier ist unser Horrorgastgeber Charlie 2000 mit direkter Spritze. Nein. Hallo. Thank you. Wieder so eine kleine Spezialität, hä? Rihanna! So, Schuhverkäufer, du hältst dich jetzt zurück, hör. Er ist wieder sehr mutig, er war auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, er. Komm, machen wir Werbung für mich da, komm. Ey, Nachtschwärmer, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Dankeschön, mein Freund. Ich bin Al Bundy. Ja, Ruhe. Gerade jetzt. Hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? And have a Merry Christmas with Christmas Motion. Brought to you by Santa Claus. Bleibt dran für eine weitere Geschichte voller Festtagsfreude. Das ist voll der Hammer. Wo ist denn heute für Weihnachten? Werbung. Kommt Oma dieses Jahr schon wieder an Weihnachten? Das Beste an den Feiertagen? Das Radioprogramm. An Heiligabend ab 10 Uhr bis zur Bescherung die Kult-Christmas-Show bei Hitradio Ohr. Du weißt, dass das böse Ende, ich war überhaupt nicht darauf gefasst. Uwe Carsten und Ilka Jägersberger drehen Santa Claus auf links. Auf links. An Silvester ab 14 Uhr die Jahrescharts. Mit Sven Steiner. Und Sarah Dieterle. Ihre Lieblingshits 2012. Live. Jetzt abstimmen auf hitradioohr.de. Und danach der Countdown ins neue Jahr. Hallo, hier ist Charlie 2000 bei Hitradio Ohr. Mit der Charlie 2000 Silvestershow. Das Beste zum Schluss bei Hitradio Ohr. Fahrzeugkontrolle. Ihre Papiere bitte. Ich kann nicht. Jetzt werden Sie es gar nicht mehr loslassen wollen. Das sportliche Kompaktlenkrad im neuen Peugeot 208. Schon ab 99 Euro im Monat. Und dazu gibt es 1.000 Euro bar auf die Hand. Für alle sofort verfügbaren Modelle. Noch bis 31.12. bei allen teilnehmenden Händlern. Hitradio Ohr präsentiert Disney, die Schöne und das Biest. Das berühmte Musical über eine der romantischsten Liebesgeschichten aller Zeiten. Mit der Oscar-prämierten Originalmusik. Und atemberaubend in Szene gesetzt. Disney, die Schöne und das Biest. Nur vom 23. bis 27. Januar 2013 im Festspielhaus Baden-Baden. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Seit ich Nature Style kenne, wird jeder meiner Friseurbesuche zum Wellness-Erlebnis. Pflege auf natürlicher Basis, entspannende Kopfmassagen, energetische Haarschnitte und auf Wunsch Terminberatung nach dem Mondkalender. Mein Friseur für Körper, Geist und Seele. Nature Style. Ihr Naturfriseur in Offenburg, Gerberstraße 10. www.naturfriseur-offenburg.de. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Stellen Sie sich vor, Sie können endlich abschalten, den Weihnachtsstress vergessen, die Ruhe genießen und das Wasser spüren. Sie erleben das Gefühl von neuer Energie. Nehmen Sie es mit nach Hause. Caracalla-Therme. Geschenkgutscheine gibt's im Internet unter www.caracalla.de. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit M&M's Peanut. 368 Gramm für nur 1,99 Euro. Und Miracoli Spaghetti mit Tomatensauce. 4 bis 5 Portionen für nur 1,69 Euro. Netto-Marken-Discount. Einfach eine Klasse besser. Caracalla-Therme. Geschenkgutscheine gibt's im Internet unter www.caracalla.de. Ja, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mi legst an die Haxen, ich sag's dir gleich, der Herz den Stopseln aus dem Codex Club Aachen. Noch 7 Tage. Die Welt geht unter. Am 21. Dezember 2012 heißt es, ab in den Keller mit Hitradio Ohr zur großen Weltuntergangsparty im Offenburger Untergrund. 3 DJs, Live-Musik mit Witch House und jede Menge apokalyptische Überraschungen in 4 Locations. Karten ab sofort im Vorverkauf. Die letzte Köstlichkeit vor dem Untergang? Bambier. Badisch, aromatisch, mild. Absolut neu und nur für kurze Zeit. Bambier. Jetzt im gut sortierten Getränkehandel. Scheiße! Scheiße! Scheiße! Na, kennen Sie das auch von Ihrer Werkstatt? Dann kommen Sie lieber gleich zu Bliss. Bliss Autosport in Lahr. Werkstatt, Verkauf und Individualtuning. Bliss-autosport.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's wieder rund im Codex in Aachen. Heute ist was ganz Besonderes, nämlich die Abi-Paarungsparty. Ja, wie denn? Abi-Paarungsparty. Die Abi-Party der Heimschule Länder und Single-Party miteinander. Warsteiner bis 24 Uhr nur 1 Euro. Und die Single-Party garantiert ja immer viel Spaß. Da gibt es ja die Single-Armbänder mit verschiedenen Farben. Grün, rosa, blau und rot, die kennt ihr schon. Also, alles klar. Heute Abend im Codex in Aachen. Da, da, da. Hey, Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, 2 Jahre Codex Aachen. Und da wird richtig gefeiert. Jede Stunde ein Angebot. Zum Beispiel 22 bis 23 Uhr Sekt nur 6 Euro. Die Flasche, die große. 23 Uhr Bacardi Mix 1,50, dann irgendwann mal ein Warsteiner 1 Euro, Wodka Mix 1,50 Euro, immer eine Stunde lang, ja? Fickenlikör 1 Euro und so weiter, jede Menge Action. Dann kommt der nächste Donnerstag, da ist codex-club.de. Ja. Codex Club in Nächste Donnerstag ist Abi-Party vom RWG Baden-Baden. Richard Wagner Gymnasium in Baden-Baden. Nächsten Donnerstag. Und dann jetzt schon vormerken, Nachtschwärmer. Heiligabend ab 23 Uhr ist das Codex geöffnet. Und extra Öffnungstag ist auch Dienstag, 25. Dezember. Da ist eine Mützennacht. Und der Uwe hat mir gerade einen Zettel reingereicht. Der Uwe ist heute in Haslach im Milieu. Tequila Bar Party. Und kurz nach 23 Uhr kommt dann die Live-Übertragung. Ihr wisst Bescheid. Alles klar nach Tremmer. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Auf, oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ Lee. your mark, ready, set, let's go. Dance, go, go. I know, you know, I go psycho. When my new joint hit, just can't sit. Gotta get jiggy with it, ooh, that's it. Honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a rider, bag with a rider. Stuff in it, give it to your friend, let's spin it. Getting jiggy with it. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. Getting jiggy with it. Dieser Song geht jetzt nach Galtür. Ach, da kommt schon die Kellnerin. Ah, Jagertee. Bitte noch ein paar Runden. Komm, wir feiern! Wir feiern, wir feiern, wir feiern durch die ganze Nacht. Wir feiern, wir feiern, wir feiern bis die Hütte kracht. Der Schnee auf der Hütte, die Skia auf dem Rücken. Mit den Freunden in den Bergen, den Speck im Gepäck. Abends dann im Hüttenstadel sitzen wir am runden Tisch. Jawohl! Scharf Mädels um uns rum, wir trinken Jagertee. Wir feiern, wir ja, feiern, wir fast 1000 Hitradio-Hörer sind ja unterwegs nach Galtür. Galtür. Und da gehen viele Grüße dahin. Stimmung. Jetzt geht's los, Arena Tötchen. Daylight come and the one go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and the one go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and the one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. banana. Despondent trust fund babies. He's alive. Showtime. Ja, und da kann man jetzt mit Fug und Recht sagen, das ist ein Cover. Das ist ganz neu rausgekommen. Und Alex Christensen von Gigi D'Agostino. Kennen wir ja. Hey! Und nun wieder das Weihnachtsspektakel. Normal wärst du jetzt dran gekommen, hä? Kommt, jetzt bringen wir unseren Bandi Weihnachtskampf auf. Ja, okay. Oh. Yeah. Hat man es gerade gehört? Madonna und Deichkind. Wir haben 20.04 Uhr und ich sage willkommen. Ja, Knalle hat, hä? Snap und Pitbull! Bei mir gibt's wieder Streit. Aber nur wegen Missverständnissen wieder. Du hast ein Weihnachtsgeschenk für mich? Nein, für dich nicht. Für deine Tochter vielleicht. Peg, back mir ein paar Weihnachtskekse. Ach, fall tot um, Al. Nun das Ganze mit einem fröhlichen Festtagsgesang. Schmück den Baum mit bunten Kugeln. Yeah! You ready? Last Christmas, I gave you my heart.

Single-Aktion, lustiges Briefeschreiben. Da gibt's Armbänder. Grün heißt Single für alles offen. Rosa, willkommen du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Yeah! Im großen Clubhaus Electro Urban und im kleinen Club Rock, Pop, 90er, 80er und Deutsch. Codex Club. Dann kommt morgen der Samstag. 2 Jahre Codex Aachen. 2 Jahre. Und da ist ein kleines Dankeschön an die Besucher. Jede Stunde ein anderes Angebot. Zum Beispiel von 22 bis 23 Uhr eine Flasche Sekt, 6 Euro. Dann gibt's weitere Angebote. Bacardi Mix 1,50, Warstein 1 Euro, Wodka Mix 1,50, Fickenlikör 1 Euro und so weiter. Jede Menge Aktionen nach Schwärmer. 2 Jahre Codex. 2 Jahre Codex. Freikarten gültig, aber nicht kombinierbar. Und dann darf ich auf den kommenden Donnerstag darauf hinweisen, da ist die Abi-Party der RWG Baden-Baden. Richard Wagner, Gymnasium Baden-Baden. Codex Club in Aachen. Wow. Weiter in Informationen unter codex-club.de. Einlass immer 22 Uhr. Da gibt's ja die Sonderveranstaltungen nach Schwärmer. Da sollte man jetzt schon darauf hinweisen. Heiligabend ab 23 Uhr geöffnet. Und Dienstag, 25. Dezember, auch ein extra Öffnungstag. Ihr wisst Bescheid? Super! Hier auf Maximum, auf Maximum! 1, 2, 3, together! Yes, yeah, Radio. Maximum. Das ist der Hammer. Hey, cool. Hier brennt die Luft. Yeah.

gehen auch schon an die doofe Witze-Ecke. Der Chef einer großen Firma ruft alle Abteilungsleiter und Sachbearbeiter zu sich und zum Schluss auch noch den Lehrling Peter. Also Peter, unter uns, hast du schon mal was mit der neuen Sekretärin gehabt? Nein, Chef, stottert der Lehrling. Na prima, sagt der Chef. Dann wirst du ihr die Entlassungspapiere überreichen. Die Hände, wir haben den Beat, ihr die Stimmung und eine Cola mit Schuss, Schuss, Schuss. Alles hat ein Ende, doch die Party hält an. Ein aber noch. Ein Amerikaner besuchte einige Zeit Deutschland und lernte auch hier ein Mädchen kennen. Wieder zurück in den USA schreibt er ihr einen Brief, in welchem auch Folgendes steht. Lieber Schatz, solltest du etwas von mir bekommen haben, ist es ein Mädchen, nenne sie nicht Mary, sondern Maria, das klingt deutscher. Wenn es ein Junge wird, nenne ihn bitte nicht Joe, sondern Johannes, das klingt deutscher. Aha, schreibt sie zurück, ja, lieber Schatz. Solltest du etwas von mir bekommen haben, nenne es bitte nicht Tripper, sondern Trapper. Das klingt amerikanischer. Ja. Hey, Bibi Langstrumpf. Dankeschön. Alles normal. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. Ja, wow, hier geht's ab. Und wer sich noch zugeschaltet hat, willkommen. Sie wollen Action, Sie wollen Erotik, Sie wollen Spaß und Spannung. Schmutzige Witze über Sex. Geklappt oder ist auch mal was daneben? Aber das kann man ja hinterher aus den Haaren rauswaschen. Kein Respekt vor niemand. Sind Sie auch so angewidert wie ich von dieser ganzen Sache mittlerweile? Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Oh Mann! Umfragen ergaben, dass 50% des Publikums nicht weggeschaltet haben. Das sind keine Covers, sind alles Originale. Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Bieber, alles da drin in diesem Mashup. Spezialmix. Und Carly Rae Jepsen, ganz klar. Ja, mein Freund ist nochmal abgetigert. Ja, auf den Weihnachtsmarkt. Da ahne ich wieder Schreckliches nachher. Und zwar zu Hannos Winterlaube. Ist er. Oh Gott, das wird was werden. Starke Weihnacht überall. I got something that tells me what it's all about.

bei den Wurzeln. Keine Panik vor Botanik. Die faszinierende Welt der Pflanzen. Das Mitmacherlebnis im Vesso in Straßburg. Besucht die interaktive grüne Ausstellung und entdeckt in spannenden Wissensshows Erstaunliches aus dem Pflanzenreich. Wie immer natürlich auch auf Deutsch. Link zum Vesso unter www.hitradioohr.de. Tief aus den reinsten Quellen des Schwarzwalds begibt es sich zu Ihnen. Schwarzwald Sprudel. Rühmlichst altbekanntes, höchst angenehmes und wohlschmeckendes Erfrischungsgetränk. Und 60 Jahre später sind wir noch immer frisch. Jetzt Schwarzwald Sprudelflaschen mit dem Retro-Etikett sammeln und eine coole Retro-Vespa oder einen abgefahrenen Retro-Kühlschrank gewinnen. Teilnahme und Info auf schwarzwald-sprudel.de. Schwarzwald Sprudel. 60 Jahre unterwegs. Ja, Himmelbirnbaum, holer Stand ist er. Ja, mir legst an die Haxen, ich sag's dir gleich, der Herz den Stopseln aus dem Codex Club Aachen. Es war einst ein Ritter, der auszog, Drachen zu töten, Jungfrauen zu retten und Königreiche zu erobern. Und nach vollbrachter Tat zog er sich zurück, um zu entspannen. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.de. 28 sexy t'attend tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend geht's wieder rund im Codex. Weil heute ist ganz was Besonderes. Abi-Paarungsparty nennt sich das. Abitur-Paarungsparty. Was muss man sich da drunter vorstellen? Also, das ist erstmal eine Abi-Party der Heimschule Länder Aachen und parallel dazu eine Single-Party. Alles klar. Warstein ab bis 24 Uhr 1 Euro. Single-Aktionen ohne Ende. Lustiges Briefe schreiben. Single-Armbänder gibt's. Großer Club House Electro Urban. Kleiner Club Rock Pop 90er, 80er und Deutsch. Hey, super! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, 2 Jahre Codex. 2 Jahre Codex. Maximum Clubbing. Und das heißt ein kleines Dankeschön an alle. Jede Stunde ein anderes Angebot. Zum Beispiel von 22 bis 23 Uhr Flasche Sekt 6 Euro. Dann Bacardi Mix 1,50, Warstein 1 Euro, Wodka Mix 1 Euro, der Wahnsinn, Fickenlikör 1 Euro und so weiter. Angebote ohne Ende. 2 Jahre Codex. 2 Jahre Maximum Clubbing. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Eine Woche später, am Donnerstag, den 20. ist eine Abi-Party RWG Baden-Baden. Donnerstag ist es sowieso offen, aber da ist zusätzlich noch diese Abi-Party vom Richard-Wagner-Gymnasium aus Baden-Baden. Und da gibt es auch wieder studentenfreundliche Preise ohne Ende. Einlass ab 16 mit Formular und die extra Öffnungstage. Heiligabend bis 24 Uhr. Oh Gott, der Schuhverkäufer bringt mich wieder ganz durcheinander. Er ist nämlich zurückgekommen, wieder hake dich. Heiligabend, 24. Dezember ab 23 Uhr geöffnet. Und Dienstag, 25. Dezember auch geöffnet. Extra Öffnungstag. Und Kollege Uwe ist heute im Haslach im Milieu. Das soll ich auch noch sagen. Ja, wir wollen feiern. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow, wow, wow. Heute gibt's wieder Charlie Pur. Die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien: Wahnsinn, warum schickst du mich in die Gefühle. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. DJ sein. Der Edger glüht, dem Charlie gibt Gas. Ja, seine Fans, die brauchen Riesenspaß. Die Bude tobt, doch Charlie hat alles im Griff. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Alles klar, dankeschön. So, und jetzt aber. Total beknackt. Here we go. Jetzt machen wir einen auf Vitalo aus alten Tagen. Floor moving, bass kicking, house grooving, pot smoking, trance invoking, no denying, electrifying, crowds jumping, electros pumping, deep dropping, champagne popping, perfect blending, never ending.

purple jeans on. I put my purple jeans on. I pull my purple jeans on. I put my purple jeans on. Jeans on, I pull my blue jeans on, I pull my blue jeans on, I pull my blue jeans on. Tonight just wants to say a very Merry Christmas. I love you. Look at everything I've done for you. You would be nothing without me. Baby, I love you. I need you here with me all the time. You are the one that I think of. I always, you are the one that I make sure I behave. My love is yours.

Single-Aktionen. Erstmal Warsteiner bis 24 Uhr 1 Euro. Es lohnt sich also vor 12 zu kommen. Single-Aktion, lustige Briefe schreiben. Single-Armbänder gibt es, leuchtende. Grün, ich bin für Angels offen. Single oder auch nicht. Rosa, willkommen du Punto Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Und Rot, ich bin vergeben und habe keine Lust. Das geht heute ab. Ab 16 mit Formular. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Und morgen Samstag. Morgen Samstag ist was ganz Besonderes. Morgen 2 Jahre Codex. Und da ist eine kleine Dankeschön-Aktion fällig. Jede Stunde ein anderes Angebot. Zum Beispiel 22 bis 23 Uhr eine Flasche Sekt, nur 6 Euro. Andere Aktion, Bacardi Mix 1,50, Warstein 1 Euro, Wodka Mix 1,50, Fickenlikör 1 Euro. Das ist morgen Samstag. 2 Jahre Codex Maximum Clubbing. Und dann darf ich schon den kommenden Donnerstag ankündigen. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Da ist nämlich wieder eine Abi-Party vom RWG Baden-Baden, Richard-Wagner-Gymnasium. Am kommenden Donnerstag, 20. Dezember, studentenfreundliche Preise wie immer donnerstags. Dann sind noch 2 extra Öffnungstage, Heiligabend, 24. Dezember, ab 23 Uhr geöffnet. Und Dienstag, 25. Dezember, auch extra Öffnungstag, da ist eine Mützennacht. Und der Kollege Uwe Carsten, der gerade hier war, der ist heute im Haslach, im Milieu, im Kinzigtal, im Kinzigtal. Das ist ja mein Lieblingstal, das wisst ihr ja, hä? Ey! Codex Club in Aachen. Wow. Welcome to the modern world, where the matchup is better. It began in the future. Bring the noise! Stop New York! Die Leidenschaft noch gewaltiger. Und jetzt noch härter. You non-stop music. Thank you. Downloading. money, hip hop, yellow cap, gypsy cam, dollar cam, holla back. We're carving us in a fitting, act like they forgot how to act. 8 million stories, out there in the naked. City is a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a buzz, special way, I got it made. And she's paying LeBron, I'm paying to Wayne Wade. Be nice, CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the world trade. Long live the king, yo, up on the Empire State. That's ja, die doofe Witze-Ecke. Seid ihr bereit, Nachtschwimmer? Ja, okay. Kommt die 15-jährige Tochter aus der Schule und sagt, Mami, heute sind wir alle untersucht worden. Stell dir mal vor, nur eine ist noch Jungfrau. Ja, und das bist du, mein Kind. Nein, die Lehrerin. Mamma mia. Haben wir einen? Ja. Der Vater zu seinem Sohn. Ja, du, Sohn, hast du mal deine kleine Freundin eigentlich schon mal geküsst? Na klar, Vati. Nur hat sie was hat sie dann gesagt? Keine Ahnung. Sie hat mir mit den Oberschenkeln die Ohren zugehalten. Ja, so gut war wir auch nicht. Unmöglich wieder. Der ist Raucher, da hatte ich Windsucht. Ja, mit Spaß ins Wochenende. Ihr Kinder, komm und komm daheim. Wundervoll. We built this city on rock and roll. We built this city. We built. Das ist wieder so ein typisches Mashup Nachtschwärmer. Starship, David Guetta und Chris Brown. Wir haben 21.35 Uhr am Freitagabend. Und wie geht's euch, Nachtschwärmer? Alles klar? Weiteres Kapitel aus den Memoiren des kleinen Horsti Hotte Horstmann, vierte Klasse, mit dem Titel »Wie wir Weihnachten feiern tun«. Unsere Familie tut Weihnachten feiern tun wie alle anderen auch. Als Tag haben wir dafür nach langen Diskussionen den 24. Dezember ausgewählt, weil da im Fernsehen immer so schöne Weihnachtsfilme laufen. Am Morgen dieser Festlichkeit zieht Papa sich los in den Wald und fährt uns einen Weihnachtsbaum um und wird dann verhaftet. In der Zwischenzeit backt Mama die Kekse vom letzten Jahr auf und macht uns zum Mittag ein Tier warm. Was für eins wissen wir nicht. Papa nennt es Steinkohlebraten. Wer von uns herausfindet, ob die Reifenspuren auf ihm von Mama oder Papa ihr seinen Wagen sind, kriegt auch einen Nachtisch. Nach dem Essen ist uns allen schlecht und wir freuen uns auf das Christkind. Aber bisher kam immer nur Tante Vettel. Die ist doppelt so dick wie hässlich und dreimal so fett. Zum Fasching geht sie immer als Gletscher. Papa sagt, wenn sie in den Wald kackt, nennt man das eine Endmoräne. Sie tut die einzige Verwandte sein, die noch freiwillig zu uns kommt, nach der großen Pilzauflaufvergiftung vor 3 Jahren. Papa sagt, er weiß auch nicht, warum gerade die fette Qualle überlebt hat. Aber er meinte, wenn er der Teufel wäre, hätte er natürlich auch nur ungern so eine dicke Kuh in der Hölle. Letztes Jahr bringte Tante Vettel ihren Verlobten mit, Dicky McSpeck, Weight Watchers Verweigerer aus Gewissensgründen. Weil wegen ihm der Raum so voll war, mussten wir alle draußen feiern. Später setzte er sich aus Versehen auf Mamas Stricknadel und ist geplatzt. Tante Vettel war sehr traurig, aber dann freute sie sich doch, dass sie seine Portion beim Abendessen haben konnte. Wenn der Abend angeschissen kommt und es dunkel wird, machen wir das Licht an. Wenn Papa in Mamas lachendes Gesicht schaut, macht er es wieder aus. Dann ist Bescherung am Seien. Dazu kommt meist ein betrunkener Sozialpädagogik-Student im Hasenkostüm und singt BAföG, BAföG, tralalalala. Und dann kriegt er von Papa eins aufs Maul. Das ist immer sehr lustig. Danach gibt es Geschenkers. Tante Vettel kriegt nichts, weil sie alles immer gleich auf isst. Papa sagt ihr dann immer, der Weihnachtsmann käme nicht zu ihr, weil er Angst hat, sie würde seine Rentiere fressen. Für Mama und Papa tue ich immer etwas basteln. Letztes Jahr war es eine Miniatur des Kölner Doms aus toten Hamstern. Ich kriegte einen tollen bunten Quellekatalog mit vielen Bildern von schönen Geschenken, die ich mir einmal kaufen kann, wenn ich selber Geld verdiene. Als ich aber einen Moment nicht hinguckte, hatte ihn Tante Vettel schon runtergeschluckt. 1000 Seiten auf einen Happen. Zwar war ihr ein paar Tage ganz schön schlecht, aber dafür brauchte sie 3 Wochen lang kein Klopapier mehr. Ende sein Tun. Ja, Onkel, heute bei den euch geht's ja unmöglich zu. Das ist ja nicht normal. Tun. Das ist nicht normal. Sag bloß. Das ist einfach unglaubliche Scheiße. Da fragt man sich dann nur noch, ist das jetzt die geistige Urinprobe eines mental verwirrten Heiminsassen, das künstlerische Lebenswerk einer Amöbe mit Hauptschulabschluss oder doch nur ein unglaublich peinlicher Traum nach einem falsch gewickelten Joint? Ja. Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. We'll be right back. this. Just fine, you know, rewind and dine. Did

Küche und Wohnen. Wir gestalten Ihr Zuhause mit unserer Kreativität und Leidenschaft. Jilk, Küche und Wohnen in Zell am Hammersbach. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, Laa, Kehl und Aachen. Ja, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst an die Haxen, ich sag's dir gleich, der Herz den Stopseln aus dem Codex Club Aachen. Welcome to Saint-Tropez. Das wird der nächste Kracher im Dezember. Hitradio Ohr präsentiert DJ Antoine im Universal Dock. Erlebe den Schweizer Top House DJ live in Love. Freitag, 14. Dezember ab 22 Uhr im Universal Dock. Get the party started. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute Abend im Codex geht's ab nach Schwemmer. Heute ist die Abi-Paarungsparty. Da könnte man sich ja weiß Gott was denken. Ne? Abi-Paarungsparty. Also Abi paaren sich oder wie oder was? Nee. Da ist erstmal die Abi-Party der Heimschule Ländern aus Aachen. Und dann ist die traditionelle Single-Party, die immer öfters im Codex stattfindet. Als Angebot des Tages, Warsteiner bis 24 Uhr, 1 Euro. Und Single-Aktionen, lustiges Briefeschreiben, Single-Armbänder, dass die Leute wissen, wo sie dran sind. Grün, Single für alles. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben und habe keine Lust. Morgen Samstag, 2 Jahre Codex. 2 Jahre. Und da heißt es Dankeschön. Auf 3 Floors. Jede Stunde ein anderes Angebot. Zum Beispiel zwischen 22 und 23 Uhr die Flasche Sekt nur 6 Euro. Oder in anderen Bereichen. Bacardi Mix 1,50, Warsteiner 1 Euro, Wodka Mix 1,50, jeweils eine Stunde, ja, Fingenlikör 1 Euro und so weiter, noch ein paar andere Sachen. Das ist so geil nach Schwemmer. 2 Jahre Codex. 2 Jahre Codex. Maximum Clubbing. Und kommenden Donnerstag, wie immer donnerstags geöffnet, da ist noch zusätzlich eine Abi-Party vom RWG Baden-Baden. Richard-Wagner-Gymnasium Baden-Baden. Studentenfreundliche Preise. Einlass ab 16 mit Formular. Codex Club in Aachen. Dann gibt es die extra Öffnungstage. Heiligabend, 24. ab 23 Uhr geöffnet. Vergesst die Weihnachtsgeschenke nicht mitzubringen. Genau. Und Dienstag, 25. Dezember, ist auch ein extra Öffnungstag im Codex. Oh ja, dann kommt der Silvester nach Schwemmer. Silvester bin ich hier ab 19 Uhr bei Hitradio. Da machen wir Party bis nachts mindestens um 3. Bitte einschalten an Silvester. Und Kollege Uwe Carsten, das können wir hier so machen bei diesem kleinen schnuckeligen Radiosender. Da geben wir den Kollegen auch mal was durch. Ja? Kollege Uwe Carsten ist heute in Haslach im Milieu. Tequila Bar Party. Aha. Codex Club in Aachen. Überraschung! Das ist Charlie! Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ja! Ja! she on the dock, huh? Now stop, we'll be in spot. Booty moving weight like she on the fly. With a drink, I got to know. Tap jeans, tattoo, cause I rock, rock. studio@hitradio-ohr.de. Das ist die Mail, da komm schon rein. Ich komme gleich dazu, bitte mailt an mich. Und, oh, Nachtschwärmer. Ich bin ja auch bei Facebook, habt ihr es gewusst? Ja, unter Charlie2000, aber in Buchstaben geschrieben. Bitte geht da drauf und klickt an, dass es euch gefällt. Oder nicht. Kurz vor 22 Uhr, jetzt haben wir was Spezielles. Ein 80er, 90er Mix-Spezial. Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, dreh das Radio auf. Are you ready? I see you. Ja, wer kann sich an den noch erinnern? DJ Quicksilver! Ja, das ist der Freitag bei Hitradio. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Sag mal, welche der Buddelkiste oder was? Feuerschweine! Wir trinken.

morgen Samstag. 2 Jahre Codex. Maximum Power. Und das muss gefeiert werden und vor allem mit einem riesen Dankeschön an alle. Da gibt's also Knallerangebote, zum Beispiel jede Stunde ein anderes Angebot, 22 bis 23 Uhr eine Flasche Sekt, nur 6 Euro. Und dann aber stundenmäßig 1,50, Bacardi-Mix, Warsteiner 1 Euro, Wodka-Mix 1,50, Fickenlikör 1 Euro und so weiter, noch ein paar andere Sachen. Also noch schlimmer, morgen Samstag, 2 Jahre Codex. Und kommenden Donnerstag ist dem Codex nicht nur sonst wie sonst auch geöffnet, da ist noch eine Abi-Party vom RWG Baden-Baden, Richard-Wagner-Gymnasium aus Baden-Baden. Studentenfreundliche Preise, Einlass auf 16 mit Formular. Haben wir noch was? Ja, da gibt es noch extra Öffnungstag im Heiligabend, 24. ab 23 Uhr geöffnet. Und Dienstag, 25.12. Mützenab, auch extra geöffnet. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Im Galopp durch die Hölle. Und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Let's go! This is a sound of all. Willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. Ihr seid hier vollkommen richtig. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, Oppa Gangnam Style, and all the other boys, We can bond as one. As one. Zwei halb elf, ich schaue mal in die Mails rein. Der Bürgle Raphael, der will dauernd das Lalaland. Das habe ich leider nicht, weil die Coverversionsaktion, die hat um 19 Uhr geändert. Die hatte Uwe Carsten gemacht. Don't let them bring you down, no. The beauty is inside. Yeah. Don't let them bring you down, no. Der Schlagtoni hat auch geschrieben, Dankeschön, aus Villingen. Ah, super. Christmas go. Go the funky Schönes Mädel aus Cottbus. Ich grüße alle Badenser und Schwaben aus Cottbus. Haha, Michael Neubüßer. Dankeschön. So, die doofe Witzecke. Die Geschenke. Nikolaus. Die Geschenke. Ein Mann fragt seine Frau: Schatz, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Die Frau: die Scheidung. Er: ja, so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Kaufhausdetektiv? Nein, eine Detektivin schnappt dieser Tage einen Ladendieb, führt ihn zum Direktor ins Büro. Der verlangt: so, jetzt werden wir mal den Kerl da durchsuchen. Sie greift dem Delinquenten ganz tief in die Taschen und verdreht die Augen. Fragt der Chef: und, was hat er drinnen? Kein Futter in der Hose. Ja, lasst uns mitfeiern. Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Just a facing the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. Ich habe wieder Riesendiskussion mit diesem Schuhverkäufer. Furchtbar. Jetzt habe ich gedacht, Weihnachten ist ein bisschen friedlicher nach Schwerbau. Nee, ist nicht so. Du verschaffst mir eine Frau, die nicht Nein sagt. Ja, das ist sein Sohn. Der hat sowieso Probleme. Wie sieht es aus? Bist du friedlich an Weihnachten? Ich hasse Weihnachten. Ja, das geht.

suchen Sie sich Ihren aus. Bei Ihren Mitsubishi-Autohäusern der Ortenau. Mehr unter auto-ortenau.de. So, dein Zimmer. Aber hier unten ist es kalt und dunkel. Aber es ist doch nur für eine Nacht. Wir haben einen besseren Platz. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Direkt in der City. Parkplätze und WLAN kostenlos. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Okenstraße 15 bis 17. www.baladins-hotels.com. Fragen Sie auch nach unseren Firmentarifen. In einer Küche sollte man nicht nur arbeiten, man sollte sich zu Hause fühlen. Wir verbinden Funktionalität und Wohnkultur. Jilk, Küche und Wohnen. Wir gestalten Ihr Zuhause mit unserer Kreativität und Leidenschaft. Jilk, Küche und Wohnen in Zell am Hammersbach. Top gepflegte Mietwagen mit Service und Qualität finden Sie unter www.werle-autovermietung.de. Werle Autovermietung. Ja, Himmelbirnbaum, holer Stand ist er. Ja, mir legst du an die Haxen, ich sag's dir gleich, der Herz den Stopseln aus dem Codex Club Aachen. Hier funkt's mal richtig. Mit einem Digitalradio unter dem Weihnachtsbaum schenken Sie mehr Programm, mehr Vielfalt, mehr Radio. Das neue Digitalradio in Baden-Württemberg. Alle Sender, alle Geräte, alle Infos jetzt auf www.digitalradio.de. Hier funkt's mal richtig. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, Laa, Kehl und Aachen. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend am Freitag geht's wieder rund im Codex Nachtschwimmer. Einlass 22 Uhr wie immer. Abi-Paarungsparty. Das ist eine Abi-Party der Heimschule Länder Aachen und parallel eine Single-Party. Die kennt ihr ja schon. Warsteiner bis 24 Uhr 1 Euro. Dann gibt's die, wie gesagt, die Single-Aktion. Lustiges Briefe schreiben, Single-Armbänder. Da ist ganz schnell Kontakt geknüpft. Auch für Schüchterne und hoffnungslose Fälle. Okay. Grünes Armband bedeutet Single und für alles offen. Da weiß man gleich Bescheid. Rosa, willkommen, du bunter Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben. Oder hab keine Lust. Heute in zwei Clubs. Haus Elektro Erben im Großen. Im kleinen Club Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Da heißt übrigens Black Forest, der kleine Club. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. 2 Jahre Codex. 2 Jahre Codex. Maximum Power. Das wird gefeiert mit euch. Und als Dankeschön gibt's total verbilligte Preise. Jede Stunde eine andere Aktion, zum Beispiel 22 bis 23 Uhr eine Flasche Sekt, nur 6 Euro. Dann Bacardi Mix 1,50, Warstein 1 Euro, Wodka Mix 1,50, Fickenlikör 1 Euro und so weiter. Also mehrere Angebote nach Schwemmer. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Ja, da müsst ihr zuschlagen. Dann kommenden Donnerstag, ist auch immer geöffnet, ist noch extra die Abi-Party der RWG Baden-Baden Richard Wagner Gymnasium. Studentenfreundliche Preise wie immer donnerstags. Einlass auch 22 Uhr ab 16 mit Formular. Heiligabend, 24. ab 23 Uhr geöffnet, erst ab 23 Uhr nach Trammer. Und Dienstag, 25. Dezember, Mützennacht. Auch extra Öffnungstag im Codex. Geht auf die Codex-Seite, da seht ihr alles. Und ich bin ja an Silvester hier, Nachtschwärmer. Ab 19 Uhr die Silvester-Sendung mit Charlie 2000. Mit euch gehe ich ins neue Jahr. Oder umgekehrt. Und meine Facebook-Seite heißt Charlie 2000. In Worten geschrieben. Geht mal bitte da drauf und schreibt das rein oder klickt an, gefällt mir oder macht irgendwas. Codex Club in Aachen. Immer freitags von ab 19 Uhr mit Charlie 2000. Übrigens dem einzigen Mann, bei dem man vom Zuhören schwanger werden kann. Ein Moderator, der meiner Ansicht nach ja übrigens rezeptpflichtig sein sollte, weil er konstant die zulässigen Schleim- und Laberwerte überschreitet. Spitzenmäßiger. Jennifer Lopez, Pitbull und so weiter. Oh, meine Zeit verrinnt nach Schwimmen, das ist abnormal. Aber was mich wundert, mein Freund Al, der war auf dem Weihnachtsmarkt, aber ist verhältnismäßig nüchtern. Ein Schuhverkäufer von Gottes Gnaden. Das ist mein Jahrzehnt, das ist das Bandi-Jahrzehnt. Frage, mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A, Ihrer Frau oder B? B. Ja, Peggy, hä? Halt's Maul, Al. Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung. We'll be right back. allen ein schönes Wochenende, einen wunderbaren Advent. Bis kommenden Freitag. Tschüss, Al. Du kommst mir heute so nüchtern vor. Was war auf dem Weihnachtsmarkt? Hast du nichts getrunken? Warum? Weil die beschissen haben, deswegen. Ja, genau. Nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Tina Menzinger. Bei einem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut sind nach Polizeiangaben 27 Menschen ums Leben gekommen. Darunter 20 Kinder und 6 Schulbedienstete. Auch der Amokschütze sei tot. US-Präsident Obama trat sichtlich erschüttert an die Öffentlichkeit. Er ordnete Trauerbeflaggung im ganzen Land an. Die traurige Gewissheit, etwa 3/4 der Opfer sind Kinder. Der Amokläufer soll der Vater eines der Schulkinder sein, ein junger Mann in seinen 20ern. Was ihn zu der Bluttat veranlasste, scheint noch völlig unklar. Die Polizei fand 2 halbautomatische Pistolen am Tatort. Augenzeugen wollen bis zu 100 Schüsse gehört haben. Nach bisherigem Erkenntnisstand hat der Mann im Alleingang gehandelt. Allerdings wurde im Zusammenhang mit der Schießerei eine zweite Person für ein Verhör in Gewahrsam genommen. Aus den USA, Sören Gies. Die Menschen auf dem Bonner Hauptbahnhof sind am Montag offenbar nur knapp einem Terroranschlag entgangen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sagte, es gebe Anhaltspunkte für einen versuchten Bombenanschlag radikaler Islamisten. Die Behörde übernahm die Ermittlungen. Medienberichten zufolge wurde die mit Sprengstoff gefüllte Tasche ferngezündet. Nur ein Fehler in der Konstruktion verhinderte eine Explosion. Der Bundesrat hat mehrere Vorhaben auf den Weg gebracht. Die Länderkammer will ein neues NPD-Verbotsverfahren einleiten. Das Aus der Praxisgebühr zum 1. Januar ist besiegelt und auch das Betreuungsgeld für 1- bis 3-jährige Kinder wurde beschlossen. Die 10 Euro Praxisgebühr pro Quartal sind damit geschehen.